Marcel Fischer hier auf Radio Marabu. Nun wähle ich seit über 10 Jahren die Linken und ich denke, da sollte ich mich auch mal bekennen. Es passt ganz gut, dass Dieter Dehm der Linkspartei auch ein Album veröffentlicht hat. Diadem, große Liebe, Reloaded. Darüber und natürlich auch über seine Politik sprechen wir in den nächsten 2 Stunden. Das passt ja. Faust auf Faust, Hand ganz hart. Klauslage, ja, für den hat die großen Hits Dieter Dehm geschrieben. Warum wähle ich die Linken? Ganz ehrlich, weil ich verdammt nochmal gegen Krieg bin. Und aus meinen vielen Kindheitserinnerungen als jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, den Eindruck mehr und mehr gewinne, dass einfach die völlig falschen Leute Recht behalten am Ende. Dieter Dehm in den nächsten 2 Stunden im Interview. Es wird aber nicht nur um Politik gehen, es wird auch um viel Musik gehen. Und jetzt geht's in einen 30 Minuten Nonstop Music Block Arcade Fire Reflector. Entre le royaume des villes. Fire Reflector in einen 30 Minuten Nonstop Music Block hier auf Radio Marabu Europe's Alternative Music. Dieter Dehm von den Linken in den nächsten 2 Stunden im Interview. Balthasar jetzt aus Belgien, die Oldest of Sisters. I'm not sure is it how you would say yes. Your room's still open, but I didn't reach the steps. Cause when I went nearby to see what I missed, there was your doorman challenging me to confess, friend. Don't mind my old friend, be fine. My old friend, well timed. My old friend of mine. Well, I get someone behind. Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. I'm a quitter, but I need to give up this fight for my sanity, my pride. Do I leave? Do I stay and try? Cause any minute you will say the words goodbye. Give me love and change your mind. And break all that I am inside. That's why I'm never gonna look this way again. I'm never gonna give my heart again. Cause every time I try, I end up broken. I end up broken. I end up broken. End up broken. I end up broken. These are stars. These are the days, and they shine for you and me. So tell me why do we stand in the rain? 'Cause any minute we will both be killed. And that's no way to live. That's why I'm never Alternative Music. Im Jahr 84 fing alles an. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Stumm. Als die Hitze kam, wollten alle schreien. Nach dem Feuer konnten sie nur noch weinen. Asche zu Asche und Staub zu Staub. Wir verschließen die Augen, den Mund und sind taub. Das Märchen war wahr, doch die Prinzessin lebt. Sturm kam, dachten sie, er zieht vorbei. Doch er nahm ihnen alles, was sie noch hatten. Als es dunkel wurde, sangen sie Lieder. Ungläubig starrten sie, denn die Sonne kam nie wieder. Asche zu Asche und Staub zu Staub. Wir verschließen die Augen, den Mund und sind taub. Das Märchen dort war, doch die Prinzessin längst tot. Wir wollen es nicht glauben, alles färbt sich blutrot. Und als der Schnee fiel, wurde alles leiser. Entweder wir fangen ganz neu an oder machen einfach so weiter. Asche zu Asche und Staub zu Staub. Wir verschließen die Augen, den Mund und sind taub. Das Märchen bewahrt auf die Prinzessin. Save me, stop what you're doing, you'll be my Tabu. 29 Jahre Marabu. Europe's Alternative Music. You say it's been a decade of decay with nothing going your way. So music. The Four Spectre mit Decade of Decay, Dave D, Rockhaus, Roosevelt, Daily, Balthasar und Arcade Fire. Dieter Dehm im Interview gleich. Mehr Europe's Alternative Music live auf Radio Marabu. Montag ist ein Marabu-Tag. Radio Marabu via 106.0 Radio Miamigo. An der Costa Blanca sowie im Wilhelm Tell Kabelnetz Hamburg-Altona, Schleswig-Holstein. Radio Mass 22 Uhr. So, und damit hallo, hier sind wir also wieder. Und ich habe gehört, einige von euch kriegen ja regelrechte Entzugserscheinungen, wenn sie 4 Wochen lang nicht Stoppbox sehen können. Vom Fernsehturm mit Überschall. Berlin, Berlin. Wenn draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Es kommt über mich und bricht mir das Herz. Berlin. Mit Gunther Hellwig. Radio Mi Amigo, hier spielt die Musik. Hallo, ich bin Max Prosa und ihr hört Radio Marabu. Das ist Marabus Leo Burica. Kaffee to go, go, go. Kaffee to go, go, go. Lecker. Kaffee to go. Ha ha ha! Marabu. Am Radio Marabu-Telefon begrüße ich Dr. Dieter Dehm, europapolitischer Sprecher der Linkspartei im Bundestag und auch Musiker. Als was wirst du lieber angesprochen? Als singender Bundestagsabgeordneter vielleicht oder als Autor und Bundestagsabgeordneter. Also ich finde, das eine bedingt das andere im Moment bei mir. Ich könnte ohne Lieder nicht in dem parlamentarischen Betrieb gut existieren. Du bist auch mittelstandspolitischer Sprecher der Linken. Manche könnte es überraschen, dass es sowas überhaupt gibt. Naja, ich bin auch in der SPD Bundesvorsitzender der Unternehmer gewesen und war als solcher auch im Parteivorstand. Also das ist in der Linken nichts Ungewöhnliches. Es gibt ja fundamentale Unterschiede zwischen Handwerksbetrieben und der Deutschen Bank etwa. Das kann man so sagen. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs und der Erstausstrahlung des Interviews ist Bundestagswahlkampf. Mit dabei ist auch ein musikalisches Programm. Im Osten zum Beispiel Tino Eisbrenner und die Zöllner. Im Westen auch die Boots aus Holland. Für deren größten Hit 1976 hast du den deutschen Text geschrieben, 7 Tage lang. Was bedeutet dir diese Band? Naja, ich kenne die Band schon lange. Wir haben uns in Ost-Berlin auch kennengelernt. Noch, und dann haben wir diese Idee gehabt, dass man diesen Annas die Welt-Titel aus dem Bretonischen, dieses Citre-Trinklied, in eine Pop-Version bringt, was nicht ganz einfach ist, was ein Fünfvierteltakt ist. Und dann haben wir gemeinsam rein gestrickt, Hans Sanders und ich, und die Bots haben dann die holländische Version gemacht und später für Rock gegen Rechts 79, als die NPD den Bundesparteitag in Frankfurt machen wollte, haben wir dann die Bots damit sind die damit aufgetreten, und dann haben wir schon eigentlich parallel dazu an dem deutschen Text gearbeitet. Das ist ja, wenn man will, schon ein etwas anderer Text als der holländische. Es ist die Band sehr, sehr viel. Hans ist an Kehlkopfkrebs gestorben vor 4 Jahren und hat seinen Nachfolger noch eingearbeitet und mich gebeten, das Management wieder zu machen und auch neue Songs zu schreiben. Und das habe ich auch gemacht. Dann müssen wir die Band demnächst mal zum Interview zu Radio Marabu einladen. Dieser Song ist zumindest der von dir bei uns gespielt, am meisten gespielte Titel. Hier sind die Bots mit 7 Tage lang. Was wollen wir trinken, 7 Tage lang? Was wollen wir trinken, so ein Durst? Was wollen wir trinken, 7 Tage lang? Was wollen wir trinken, so ein Durst? Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang. Dann wollen wir schaffen, komm, fass an. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang. Dann wollen wir schaffen, komm, fass an. und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, ja, schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, ja, schaffen zusammen, nicht allein. Keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Mit 7 Tage lang auf Radio Marabu. Im Zusammenhang mit dem Wahlkampf gab es auch einen Streit um eine Band namens Die Bandbreite. Die haben in einem Lied Fragen zum 11. September, zum 9-11 gestellt. Du hast dich vor die Band gestellt. Gibt es Ängste, bestimmte Fragen heutzutage zu stellen? Ja, das ist ein Problem, was mit diesem teilweise antideutschen Terror, den wir im Internet erfahren, zusammenhängt. Aus der Anonymität des Internets, meistens stehen die Server irgendwo in den USA und man kann nicht ganz ausschließen, dass auch Geheimdienste ihre Finger im Spiel haben, wird jede Kritik an der israelischen Regierung versucht, in die Nähe des Antisemitismus zu rücken, was ich für eine Riesensauerei halte, weil es auch vor allen Dingen den jüdischen Opfern nicht gerecht wird. Ich kenne viele Freunde, die aus jüdischen Zusammenhängen kommen, die aber nicht mehr glauben, zum Teil auch noch glauben, die aber wie mein Freund Abi Melzer oder wie Moshe Zuckermann, der in Israel ja auch zu den bedeutenden Kritikern der Regierungspolitik zählt, nur alles andere als Antisemiten sind, sondern also wir kämpfen gegen den Antisemitismus und wollen auch die NPD verbieten deswegen oder auch deswegen. Aber auf der anderen Seite muss man das Recht haben, als Freund der Israelis, als Feind des Antisemitismus die israelische Regierung zu kritisieren oder auch den CIA zu verdächtigen, seine Finger am 11. September beim Anschlag auf die Türme im Spiel gehabt zu haben. Und da gibt es Leute, das riecht eben doch sehr nach Geheimdiensten, die wollen genau diese Kritik verbieten, tabuisieren. Die brechen dann in Konzerte ein, wenn irgendwelche Musiker, das hat auch schon Konstantin Wecker getroffen, das hat Rolf Hochhuth getroffen, den großartigen antifaschistischen Schriftsteller, der den Stellvertreter geschrieben hat, also der ja immerhin einer tollen Hollywood-Verfilmung dem Antisemitismus mutig und mit breiten Wirkung entgegengetreten ist. Also das trifft viele Linke, das hat schon Oskar Lafontaine getroffen, das hat sogar schon Gregor Gysi getroffen, das hat wohl meinen Freund Wolfgang Gerke getroffen. Das heißt, komischerweise werden immer genau die, die dem CIA am meisten ein Dorn im Auge sind, von diesen Teilen der Antideutschen, ich verallgemeine das jetzt nicht, angegriffen. Und deswegen bin ich da besonders allergisch, ohne dass ich jedes Wort unterschreibe oder für gut heiße, was irgendein Künstler oder eine Künstlerin oder eine Band dort schreibt. Aber der 11. September muss mit sehr kritischen Augen gesehen werden und es muss das Bewusstsein wach gehalten werden, dass es sich hierbei durchaus um eine Verschwörung handelt, bei der auch westliche Geheimdienste mitgespielt haben. Wer das von vornherein ausschließt, ist kurzsichtig und borniert. Kritische Fragen sollte man zudem immer stellen. Es gab bei dieser Band noch Vorwürfe frauenfeindlicher Texte. Da zitiere ich jetzt mal den anderen Frankfurter Goethe. Ich liebe dich und mich reizt deine schöne Gestalt und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Um Liebe geht es auf dem Album vordergründig. Große Liebe, Reloaded heißt es auch. Dann bitte ich dich jetzt, einen Titel auszuwählen aus dem Album. Als eines, wie gesagt, das Lied halt aus. Das hat wie viele Lieder auf dieser Platte was mit Liebe im Alter zu tun oder beim Älterwerden. Und dann gibt es das Lied Flamme, das ist relativ, das ist der ähnliche Aspekt, ein bisschen komplizierter, variiert. Und dann habe ich auch drauf das Lied Nie wieder Kind, das ist eine Variante, die ich für Joe Cocker geschrieben habe, für den zweiten Schimanski-Kinofilm. Der hieß Sabu. Sabu war eine Frau, die mehrere Menschenleben auf dem Gewissen hat, Chef eines Dealer-Rings. Und Schimanski hatte ein Problem, er hatte früher ein Liebesverhältnis mit ihr. Und das musste in diesem Lied eingefangen werden. Und das Lied heißt Nie wieder Kind. Und ich habe das damals mit Klaus Lage geschrieben. Und Joe Cocker hat Now That You're Gone gesungen. Das war unsere englische Version für ihn. Und dann ist das jetzt die Version in Deutsch, Nie wieder Kind. Dann spielen wir Nie wieder Kind. Ist immer noch so ungestüm, wie damals in der Schulmädchenzeit. Als Prinzessin im Räuberkostüm, Hexe im Tanzstundenkleid. Im Lächeln genau auf ein Zwölferziel, dein Kopf wusst schon immer, was er tut. Mit Fingernagelspitzen am Feuerspiel, darin warst du schon immer gut. Lass deinen Kinderblick, ich machst du nicht wieder blind. Und Schuld kommt nie zurück, und du bist nie wieder Kind. Kannst immer noch mit wehenden Fahnen fliegen in jeden Arm, machst immer noch reifere Herren an mit deinem Pippi-Langstrumpf-Charme. Aber nur anderen zärtlich ums Ohr, ich kenn den Raubkatzenbiss. Mir machst du nie wieder Pfötchen vor, wo ne Mördertatze ist. Lass deinen Kinderblick, mich machst du nicht wieder blind. Und Schuld kommt nie zurück, und du wirst nie wieder Kind. Kind, Diadem, so heißt die Band von Dieter Dehm. Diese Platte kann man als eine Art Querschnitt deines musikalischen Schaffens bewerten, oder? Kann man, ja, aber wie gesagt, mit einem Schwerpunkt Liebeslieder. Auf jeden Fall stehen im Mittelpunkt zwei Musicals. Stars, zum einen aus den 90ern, das war mit Klaus Lage sehr lange erfolgreich gelaufen. Und das zweite ist Bella Ciao, das ist ein Musical, welches 2014 auf drei Bühnen laufen soll. Kannst du dazu was erzählen? Halt, das muss korrigiert werden. Das Musical, das jetzt 14, 15 kommt, wird Sag mir, wo die Blumen sind heißen. Und Dieter Wedel will die Regie machen, das soll in Bonn uraufgeführt werden. Und danach erst soll es das Musical Bella Ciao geben. Also das hat sich verschoben. Na, das ist doch gut, dass wir darüber gesprochen haben, aber worum wird es gehen in diesem Musical? Naja, das ist ein Roman, den ich schon geschrieben habe. Norbert Blüm schreibt, es sei ein großer Roman über Liebe in grausamen Zeiten. Davon handelt es auch, also Konzernbecker sagt, er weiß gar nicht, ist es jetzt ein Abenteuerroman, ist es ein politischer Roman, ist es ein Liebesroman. Das ist ganz gut, dass man das in die Schublade nicht so reinkriegt. Ich habe da versucht, auf etwa 400 Seiten aus dem Partisanenkrieg gegen Mussolini und Hitler ein Dreierverhältnis zu zeichnen. Zwei Männer lieben eine Frau und wissen auch nicht, wessen Kind sie austrägt. Und alle drei kämpfen in den Bergen unter widrigen Umständen. Im Winter, das ist in den Alpen sehr kalt. Und Bella Ciao ist ja das Liebeslied, wo ein Mann sich entscheidet, eine schöne Frau zu verlassen, um in die Berge zu gehen. Und das habe ich in meiner Version des Liedes Bella Ciao neu übersetzt. Also ich habe die alte deutsche Übersetzung weggeworfen und eine neue geschrieben. Bin auch froh, dass Konstantin Becker meine Version singt und Zupfgang hat meine Version gesungen. Da ist mehr von dem inneren Zerwürfnis die Rede, dass du bei Kälte die warme Heimstätte und eine schöne Frau verlässt. Also Bella Ciao heißt ja du Schöne, auf Wiedersehen. In dem Roman müssen die beiden Männer, um die es geht, auch immer von der Frau Abschied nehmen, sodass das also eine gewisse Parallele auch zu meiner Übersetzung des Liedes hat. Bella Ciao, ein Liebeslied der Partisanen in Oberitalien, jetzt auf Radio Marabu. Ciao, it was so warm here, safe in her arms here, but soon I'll be out in the cold. It was so warm here, safe in her arms here, but soon I'll be out in the cold. I'm not a fighter, I'm just a lover. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Can't be a hero, I'd rather stay low and hold her in life, there's no tomorrow. Can't be a hero, I'd rather stay low and hold her life, there's no tomorrow. Beside me, oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Please don't reject me, you could protect me, and we could make love and not war. Please don't reject me, you could protect me, and we could make love and not war. Be my mountain where I can run to. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Don't want commandos, I'll take your sweet rose and I'll become a partisan. Don't want commandos, I'll take your sweet rose and I'll become a partisan. Walk through ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. The fascist is lurking, I only see you. The truth is thus far, I must go. No fascist lurking, I only see you. The truth is thus far, I must go. Last kiss, you'll find another. Oh, bella ciao, bye my love, bella ciao, ciao, ciao. I wish you times with one like you. He'll never have to leave like I do. I wish him times with one like you. He'll never have to leave like I do. Bella Ciao, Diadem, auf Radio Marabu. Und Diadem ist noch am Marabu-Telefon. Du bist nicht als Mitglied der Linken geboren, sondern kommst von der SPD. Was veranlasste dich zum Wechsel? Na, ich war 33 Jahre in der SPD, für die SPD auch im Bundestag, war auch im Parteivorstand der SPD als Unternehmerchef und bin dann schweren Herzens nach einer auch Sozialisation in einer sozialdemokratischen Familie wegen der Vorbereitung des Kosovo-Krieges aus der SPD ausgetreten. Außerdem war die Art, wie Oskar Lafontaine von der Kanzlerschaft weggedrückt wurde, durch eine Kombination aus Sat.1 und RTL und Gerhard Schröder für mich so dekotant. Ich bin ein alter Lafontainist, dass ich das auch persönlich als einen Aspekt gesehen habe. Aber ohne den Kosovo-Krieg wäre ich nicht ausgetreten. Das war das Hauptargument. Für mich war das übrigens neben einigen sozialen Fragen, die aber dann erst später kamen, auch die absolute Frage Krieg und Frieden, die grundsätzliche, die mich sozialisiert hat in den letzten Jahren. Gerade als Wähler der Linken kann ich auch fragen, man, gerade in diesen Tagen schaut man aufgeregt täglich in die Nachrichten. Stehen wir vor einem weiteren Krieg? Ja, die Administration von Obama ist vielleicht bereit, mit Rücksicht auf Frau Merkels Wiederwahl den Krieg hinter die Bundestagswahl zu schieben. Aber sie wollen, man hört und sieht, wie ihnen der Giftzahn tropft, bombardieren und wollen dann an den Iran. Also die strategische Schiene ist, erst wird jetzt wieder Giftgas projiziert in Syrien, wobei schon der Guardian in Großbritannien schreibt, wahrscheinlich ist es saudi-arabischen Ursprungs, und die Al-Nusra-Milizen haben das abgefeuert, oder zumindest aus deren Beständen kommt es, also nicht von der syrischen Armee, aber egal, das wird alles übertönt. Der CIA wartet auch gar nicht erst, oder hat mit seinem Urteil gar nicht gewartet, bis die UNO-Inspekteure mit ihrer Untersuchung fertig waren, obwohl ich auf den UNO-Inspekteure auch nicht hundertprozentig Vertrauen habe, wenn es um Krieg und Frieden geht. Das war wie im Irak, da wurde auch Giftgas gesehen. Dann sind die Amis in den Irak rein und haben im irakischen Sand statt Massenvernichtungsmittel nur das gute alte amerikanische Erdöl im irakischen Sand gefunden und sich gewundert und dann BP und Shell gebeten, doch bitte zu helfen, dass man diesen Missstand wieder beseitigt und das Erdöl, was den Amerikanern ja ursprünglich gehört hatte, wieder zurück in die USA zu holen. Also so ungefähr ist das, wenn um Menschenrechte geredet wird, muss man immer nach den wirtschaftlichen Interessen Ausschau halten. Und dort sind es die geostrategischen. Wenn Assad gefallen sein sollte, dann wird man versuchen, an den Iran ranzugehen. Da wird auch irgendein Vorfall inszeniert werden und gehofft werden, dass die deutschen Medien mitspielen. Das tun sie ja manchmal auch sehr bereitwillig. Aber trotz allem in den USA, in England und in Deutschland sind die Mehrheiten gegen den Krieg, was ein großes Kompliment an die Öffentlichkeiten in diesen drei Ländern ist, weil die werden zugeschissen mit Falschinformationen und jeden Tag in den Talkshows wird die Schwelle zum Krieg herabgesetzt. Das ist ein Teil unserer Talkshow-Strategien. Die Schwelle wird herabgesetzt. Am Ende hat man das Gefühl, es ist so eine Art Freundschaftsspiel. Man nennt das Militärschlag, begrenzter Militärschlag. Das ist so wie ein Fußball-Freundschaftsspiel. Das wird eben mal kurz ausgetragen, da wird einer zur Ordnung gerufen, dass da wahrscheinlich wieder Tausende von Kindern und Frauen dabei elendig verrecken. Das wird dann ausgeblendet, weil der CIA seit dem Irakkrieg nicht mehr zulässt, dass man aufgeplatzte Bäuche zeigt. Ein großer Friedenskämpfer war der Künstler, oder ist der Künstler, Pete Seeger. Er findet auch statt auf dem Diadem-Album. Wie entstand das? Ja, Pete Seeger ist ein alter Freund von mir seit Jahrzehnten. Der hat für Marlene Dietrich, sag mir, wo die Blumen sind, geschrieben. Dann hat der CIA geschrien und das FBI geschrien. Das sei von einem sowjetischen Roman abgeguckt und haben versucht, ihn zu verbieten. Dann hat er mitgewirkt an dieser Version The Lion Sleeps Tonight. Dann hat der CIA in der FBI gesagt, das sei ein Angriff auf die Potenz unserer jungen amerikanischen Soldaten im Koreakrieg. Und hat es im Radio nicht gespielt. Er kam auf die schwarzen Listen, weil er If I Had a Hammer geschrieben hatte. Er hatte es selbst damals kaum gesungen, zumindest nicht im Radio, weil es als Loblied für Hammer und Sichel ausgelegt wurde vom CIA und FBI. Und diese Verrücktheiten lässt die Welt mit sich machen von diesen beiden durchgeknallten Geheimdiensten, die dann einen so großartigen Künstler wie Pete Seeger verbieten. Der ist verboten in den 50er Jahren gewesen. Davon habe ich ein Musical geschrieben mit Manfred Maurenbrecher zusammen, die der Wedel will die Regie führen, wie gesagt. Und ich habe einige Sachen auch mit Genehmigung von Pete übersetzt. Und er ist immer noch einer, der mit seinen 94 Jahren in der Wall Street sitzt und mit dem Sohn von Woody Guthrie, dem Arlo, mit dem Banjo noch This Land Is Your Land singt, was er auch bei der Intronisation, bei dem Amtseid von Barack Obama auf Bitte von Michelle Obama mit Bruce Springsteen zusammengesungen hat. Also ein großartiger Künstler, damals in den 50ern als Kommunist verfolgt und heute immerhin in höchsten Gnaden. Springsteen hat ihm ein ganzes Album gewidmet. So kann es gehen, man muss seinen Prinzipien treu bleiben, den Imperialismus ablehnen und die Menschen lieben. Dann werden wir bestimmt hier auf Radio Marabu auch schon überwacht. Die Titel spielen wir nämlich alle in irgendwelchen Fassungen. Und jetzt gibt es vom Diadem-Album Waterfall. So, Pete Seeger, what did you feel when you were working on Das weiche Wasser bricht den Stein, The Waterfall? Never doubt that a small group of committed individuals can save the world. Learn how to talk with people you disagree with. Stands alone. Come join the others in this call. Together we will turn the stone, together as a waterfall. Surely now our road is long. Remember hardships of the past, but moving makes the water strong. No rock was ever made to last. Turns it in.